Deutschlandradio Kultur. Kriminalhörspiel. Lawrence Block, geboren 1938 in Buffalo, Bundesstaat New York, arbeitete in verschiedenen Berufen, bevor er 1957 seine erste Geschichte veröffentlichte. Inzwischen sind über 50 Romane von ihm erschienen. Allein die Matthew Scudder-Reihe umfasst 16 Hardboiled-Krimis, darunter Endstation Friedhof, nachdem unser Hörspiel entstand. Matt Scudder, Ex-Polizist und Ex-Alkoholiker, wird in New York von einem libanesischen Drogenhändler um Hilfe gebeten. Wieder einmal versucht Scudder, Privatdetektiv ohne Lizenz, Licht in einen dunklen Fall zu bringen. Lawrence Block erhielt 1994 den amerikanischen Grandmaster Award und den Philip Marlowe Preis, 2004 den britischen Diamond Dagger für sein Lebenswerk. In unserem zweiteiligen Hörspiel, das wir Ihnen heute und am 9. Juni vorstellen, spielen Otto Sander als Matthew Scudder, Susanne Lothar, Burkhard Klausner und Sylvester Groth. Endstation Friedhof. Kriminalhörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Lawrence Block. Bearbeitung und Regie Walter Adler. Teil 1. Ich weiß ganz genau, wo ich war, als Francine Khoury entführt wurde. Ich ging zum Mittagstreffen der Fireside-Gruppe, das an Wochentagen von 00:30 bis 02:30 im YMCA in der West 63rd stattfindet. Da ich schon etwas früher da war, dürfte ich ziemlich sicher mit einer Tasse Kaffee auf meinem Platz gesessen haben, als die beiden Männer Francine in den Laderaum des blauen Lieferwagens verfrachteten. Auf den Boden mit dir! Auf den Boden! Schon seit mehreren Jahren nehme ich mit erstaunlicher Regelmäßigkeit an Treffen der anonymen Alkoholiker teil. Auch wenn ich nicht mehr so oft zu den Treffen gehe wie zu der Zeit, als ich mit dem Trinken aufgehört hatte, bringe ich es im Durchschnitt immer noch auf circa 5 Treffen pro Woche. Kommen, wie? Wer ist da? Das geht dich einen feuchten Dreck an. Wir haben deine Frau, Arabersau. Willst du sie zurück oder nicht? Wo ist sie? Ich will mit dir sprechen. Fick dich ins Knie, Khoury. Nach dem Treffen ging ich irgendwo Mittagessen und nach dem Mittagessen rief ich Elaine an. Hi, das ist der Anschluss von Elaine Mardell. Leider kann ich zurzeit nicht persönlich mit Ihnen sprechen. Wenn Sie aber eine Nachricht hinterlassen wollen, warten Sie auf den Piep. Das hieß, dass sie entweder nicht zu Hause war oder Besuch hatte. Elaine ist Callgirl und Besuch zu haben ist ihr Job. Mr. Khoury, ich habe Sie anzurufen versucht, aber es kam ständig das Besetzzeichen. Mit wem haben Sie telefoniert? Mit niemandem. Ich habe versehentlich nicht aufgehängt. Sie haben doch hoffentlich nicht die Polizei angerufen. Ich habe niemanden angerufen. Wo ist meine Frau? Lassen Sie mich mit meiner Frau sprechen. Sie sollten den Hörer nicht neben die Gabel legen. Was wollen Sie? Ihnen helfen, Ihre Frau zurückzubekommen. Das heißt, falls Sie sie zurückhaben wollen, wollen Sie sie wieder zurück. Mein Gott. Ja, so beantworten Sie doch meine Frage, Mr. Khoury. Aber natürlich will ich sie zurückhaben. Also, und ich will Ihnen helfen. Sorgen Sie bitte in Zukunft dafür, dass Ihr Anschluss frei bleibt, Mr. Khoury. Kennengelernt hatte ich Elaine schon vor ewigen Zeiten, als ich noch ein versoffener Kopf mit einem funkelnagelneuen goldenen Abzeichen in der Tasche und einer Frau und zwei Söhnen draußen auf Long Island war. Als ich mein Heim, meine Familie und meinen Job aufgab, lebte sie in ihrer Wohnung und ich hatte ein Hotelzimmer. Wir vermieden es, ein Wort mit L in den Mund zu nehmen, obwohl es eindeutig Liebe war, was ich für sie und sie für mich empfand. Khoury! Was wollen Sie? Geld, wir wollen Geld! Wie viel? 1 Million. Wie findest du das, Wichser? Völlig ausgeschlossen. Hören Sie, mit Ihnen kann ich nicht reden. Sagen Sie Ihrem Freund, er soll mich anrufen. Vielleicht kann ich mit ihm reden. Hey, du Sack, was bin... Mr. Khoury, Sie haben meinen Freund ziemlich verärgert. Ich finde es besser, wenn nur noch Sie anrufen würden. Ich verstehe nicht recht. Er hat 1 Million Dollar verlangt, das ist vollkommen ausgeschlossen. Finden Sie nicht, dass sie so viel wert ist? Wie viel wiegt Ihre Frau, Mr. Khoury? 50, 55 Kilo, irgendwas um den Dreh. Ich weiß nicht. Einigen wir uns der Einfachheit halber auf 50 Kilo. 50 Kilo zu 20.000 das Kilo. Helfen Sie mir kurz beim Rechnen, Mr. Khoury. Macht genau 1 Million, wenn ich mich nicht täusche. Worauf wollen Sie hinaus? Ich will damit sagen, dass Sie 1 Million für Ihre Frau zahlen würden, wenn sie eine Ware wäre, Mr. Khoury. So viel würden Sie zahlen, wenn sie ein weißes Pulver wäre. Was ich nicht habe. kann ich Ihnen nicht geben. Und wie viel haben Sie denn? 400. 400.000? Das ist ja nicht mal die Hälfte. Es sind 400.000. Es ist weniger als manches und mehr als anderes. Es ist alles, was ich habe. Sie können sich den Rest besorgen. Es würde mindestens eine Woche dauern. Wir haben es nicht eilig. Ich habe es eilig. 500.000? Nein. Ich will nicht mit Ihnen handeln. Schließlich geht es hier um das Leben meiner Frau. Ich habe einfach nicht mehr. 400.000 ist alles, was ich Ihnen geben kann. Na gut, na gut. Wie konnte ich auch so dumm sein, zu glauben, ich könnte jemanden Ihres Schlags bei einem Geschäft über den Tisch ziehen? Mit solchen Dingen haben Leute wie Sie einfach mehr Erfahrung. Bis wann können Sie das Geld besorgen? In ein paar Stunden. Dann kann die Übergabe also heute Abend stattfinden. Ja. Halten Sie das Geld bereit und rufen Sie niemanden an. Wen sollte ich anrufen? Hallo? Mein Name ist Matthew Scudder. Ich sollte Sie zurückrufen. Moment. Matt? Hier ist Pete. Hm? Peter Curry. Eigentlich Cody. Ich bin libanesischer Abstammung. Ich bin seit etwa anderthalb Jahren trocken und gehe ziemlich regelmäßig zu den Treffen in St. Paul. Erst vor 5 oder 6 Wochen war ich als Redner an der Reihe. Wissen Sie jetzt, wer ich bin? Ja, ich glaube schon. Könnten Sie vielleicht zu uns rauskommen? Ich und mein Bruder hätten da was mit Ihnen zu besprechen. Sie sind Detektiv und genauso jemand brauchen wir im Moment. Könnten Sie mir schon mal ungefähr sagen, worum es sich handelt? Nicht am Telefon. Ach. Nein, lieber nicht, Matt. Aber es ist auf jeden Fall was für ein Detektiv und ziemlich ernst. Ja, und was die Bezahlung angeht, überlassen wir das ganz Ihnen. Ich weiß bloß nicht, ob ich im Moment überhaupt einen Fall übernehmen kann. Eigentlich wollte ich nämlich verreisen. Ich hatte vor, am Wochenende nach Europa zu fliegen. Matt, ich bitte Sie nur, zu uns rauszukommen und sich anzuhören, was wir zu sagen haben. Wo sind Sie? In Bay Ridge, in der Colonial Road. Und das ist leicht zu finden. Er gab mir die Adresse und ich schrieb sie mir auf. Peter öffnete mir und stellte mich seinem Bruder vor, der aufstand, um mir die Hand zu schütteln und mich dann aufforderte, Platz zu nehmen. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind, Mr. Scudder. Sie sind Detektiv, ist das richtig? Aber ich habe keine Lizenz. Aber Sie waren mal bei der Polizei? Ja, aber das ist schon ein paar Jahre her. Uniform oder zivil? Ich war bei der Kriminalpolizei. Die Sache ist folgende, Matt. Ist doch okay, wenn ich Sie so nenne. Zuallererst muss ich wissen, ob ich Ihnen ein paar Dinge erzählen kann, ohne mir Sorgen machen zu müssen, an wen Sie das alles weitertragen. Ich bin den weiten Weg hier rausgekommen, weil mir Ihr Bruder am Telefon nichts erzählen wollte. Und wie es scheint, wollen Sie mir auch jetzt, wo ich hier bin, nichts erzählen. Vielleicht ist es das Beste, ich fahre wieder nach Hause. Ja, vielleicht wäre es tatsächlich das Beste. Babe. Nein, Petey, an sich war es keine schlechte Idee, aber irgendwie haut es trotzdem nicht so recht hin. Wir werden Sie selber finden. Er nahm ein Bündel Scheine aus seiner Tasche, pflückte einen Hunderter davon ab und streckte ihn mir über den Tisch zu. Fürs Taxi und für Ihre Bemühungen, Mr. Scudder. Tut mir leid, dass wir Sie umsonst herbemüht haben. Er legte einen zweiten Schein dazu, aber ich griff nicht zu. Stattdessen schob ich meinen Stuhl zurück und stand auf. Nehmen Sie das Geld, ich bitte Sie. Sie sind mir nicht schuldig, Sie haben mich zum Café eingeladen, damit sind wir quitt. Das Taxi heraus hat mindestens $25 gekostet. Ich habe die U-Bahn genommen. Sie haben die U-Bahn genommen? Was sparen Sie bei solchen Pfennigbeträgen, vor allem wenn ich für alles aufkomme? Ich habe die U-Bahn genommen, weil das einfacher und schneller ist. Wie ich von einem Ort zum anderen komme, ist meine Sache, Mr. Curry. Und ich mache auch meinen Job, wie es mir passt. Sie erzählen mir nicht, welche Verkehrsmittel ich nehme und ich erzähle Ihnen nicht, wie Sie an Schulkinder Crack verkaufen, bloß damit wir uns da richtig verstehen. Tut mir leid, dass wir gegenseitig unsere Zeit verschwendet haben. Soll ich Sie mit dem Wagen zurückfahren? Nein, danke. Ich glaube, ich mache noch einen kleinen Spaziergang durch Bay Ridge. Bin schon jahrelang nicht mehr hier gewesen. Ich hatte mal einen Fall, bei dem ich hier in der Gegend zu tun hatte. Der Mann, der mich damals engagiert hat, wurde beschuldigt, seine Frau ermordet zu haben. Und ich habe durch meine Arbeit dazu beigetragen, dass die Anklage zurückgezogen wurde. War er denn unschuldig? Nein, er hat sie umgebracht, aber das wusste ich nicht. Das habe ich erst später herausgefunden. Als Sie nichts mehr tun konnten? Oh, doch. Tom Tillery, so hieß der Mann. An den Namen seiner Frau kann ich mich nicht erinnern. Aber seine Freundin war Caroline Chatham. Als sie starb, wurde er deswegen verknackt. Hat er sie auch umgebracht? Nein, sie beging Selbstmord, aber ich habe es so hingedreht, dass es wie Mord aussah. Und ich habe auch dafür gesorgt, dass er verknackt wurde. Wie lange hat er gesessen? Er ist im Gefängnis gestorben. Jemand hat ihm ein Messer zwischen die Rippen gerammt. Belastet Sie das? Nicht besonders. Entschuldigen Sie bitte, es ist ziemlich unmöglich, wie ich mich vorhin benommen habe. Sie brauchen sich nicht zu entschuldigen. Ja. Vor ein paar Tagen haben ein paar Kerle meine Frau entführt. Sie haben sie in Stücke geschnitten, in Plastik eingewickelt und mir im Kofferraum eines Autos zurückgeschickt. Wann ist das passiert? Vorigen Donnerstag. Morgens um 10:30 fuhr sie von hier weg. In ihrem Toyota Camry. Einkaufen. 5 Stunden später riefen sie an und nach dem 4. Anruf ging er in den Keller und holte die 400.000 aus seinem Safe. Es waren lauter Hunderter, 50 pro Bündel. Ich möchte mit meiner Frau sprechen. Sie befindet sich an einem sicheren Ort. Ich rufe von einer Zelle an. Wie können Sie dann wissen, dass es ihr gut geht? Weil uns daran liegt, dass ihr nichts zustößt. Ja gut, ich weiß doch noch nicht mal, ob Sie sie wirklich haben. Sind Sie mit Ihren Brüsten vertraut? Wie bitte? Würden Sie eine von ihnen erkennen? Das wäre die einfachste Lösung. Ich schneide eine ihrer Titten ab und lege sie Ihnen vor die Tür, damit Sie endlich wieder ruhig schlafen können. Für die Übergabe sollten Sie zur Kreuzung Ocean Avenue Farragut Road kommen. Um 8:30 an der Telefonzelle. Punkt 9 klingelte das Telefon in der Zelle und Sie wurden in die Veterans Avenue geschickt. Wieder zu einer Telefonzelle. Sehr gut, das ging ja fix. Und was nun? Sie legen das Geld auf den Rücksitz und gehen mit Ihrem Bruder die 66th Street rauf. Sie warten 5 Minuten an der Kreuzung Avenue M. Und dann gehen Sie zu Ihrem Auto zurück. Und fahren nach Hause. Und was ist mit meiner Frau? Ihre Frau geht es gut. Sie wird im Wagen auf Sie warten. Als Sie zurückkamen, war das Geld weg. Von Francine Khoury keine Spur. Ja? Fahren Sie nach Hause. Vermutlich ist sie schon da. Sie war nicht da. Mr. Khoury. Wo ist sie? Es tut mir aufrichtig leid, aber wir haben es uns anders überlegt. Wo ist sie? Gleich bei Ihnen um die Ecke, in der 79th Street. Ich glaube, an der Südseite der Straße neben einem Feuerhydranten im Parkverbot. Sein grauer Ford Tempo, in dem ist Ihre Frau. Sie ist in dem Wagen? Im Kofferraum. Sie haben dich in den Kofferraum gesperrt? Keine Sorge, sie bekommt genügend Luft. Gibt es einen Schlüssel? Sie werden keinen Schlüssel brauchen. Der Wagen stand an der angegebenen Stelle. Keenan Khoury riss den Kofferraumdeckel auf. Kein Mensch zu sehen. Nur mehrere Pakete. Verschieden groß, mit schwarzer Plastikfolie umwickelt und mit Klebeband befestigt. Schließlich zog Peter sein Taschenmesser, schnitt das Klebeband durch und entfernte die schwarze Plastikumhüllung und zog einen menschlichen Fuß heraus, der ein Stück über dem Knöchel abgeschnitten war. Auf 3 Zehennägeln waren Kreise aus rotem Nagellack zu sehen. Die anderen 2 Zehen fehlten. Wollen Sie noch einen Kaffee? Was haben Sie mit der Leiche gemacht? Ein Cousin von uns ist Tierarzt und hat ein Gerät, in dem eingeschläferte Tiere verbrannt werden. Wir haben die Teile von Francine dort eingeäschert. Sie haben alles ausgepackt? Nein. Wozu denn auch? Das Klebeband und das Plastik sind mit dem Rest verbrannt. Mein Gott. Muss das wirklich sein? Es bringt mich fast um, darüber zu sprechen. Die Asche habe ich unten im Safe. In einer Blechdose. Glauben Sie, das war ein Fehler, sie zu verbrennen? Glauben Sie, das war falsch? Ich glaube, es war gegen das Gesetz. Sie haben Beweismaterial vernichtet. Eine Leiche kann für jemanden, der weiß, wonach er zu suchen hat, eine Vielzahl von Informationen enthalten. Es hätte vielleicht nicht schaden können, zu wissen, wie sie umgekommen ist. Ich will nur wissen, wer es war. Mein Gott, ich konnte doch nicht die Polizei rufen. Das ist in meiner Branche nicht üblich. Das kann ich sehr gut verstehen. Aber wir haben nichts, womit wir etwas anfangen könnten. Sie meinen also, wir haben keine Chance? Das habe ich nicht gesagt. Die Entführer haben fast 500.000. Es gibt 2 Dinge, die sie damit machen könnten, und beide könnten uns zu ihnen führen. Wir könnten es ausgeben. Was ist das andere? Darüber reden. Ganoven können nie den Mund halten, vor allem nicht, wenn sie etwas haben, womit sie angeben können. Sie wollen es also auf einen Versuch ankommen lassen? Was werden Sie mit dem anfangen, was ich unter Umständen herausbekomme? Das können Sie sich doch denken. Und das ist das Problem. Ich möchte diese Schweine umbringen. Ich will es selbst tun. Ich will sie mit eigenen Augen sterben sehen. Im Augenblick will ich es so sehr, dass ich nichts anderes mehr will und mir auch nicht vorstellen kann, je wieder etwas anderes zu wollen. Liegt Ihnen wirklich etwas daran, was aus Leuten wird, die so etwas tun? Leute, die eine unschuldige Frau entführen und in Stücke schneiden? Nein. Wir werden tun, was getan werden muss, ich und mein Bruder. Sie haben damit nichts zu schaffen. Aber Sie haben noch ein Problem, nicht wahr? Meinen Beruf. Der spielt eine gewisse Rolle. Ich verkaufe Kindern keinen Crack auf Schulhöfen. Ich bin kein Dealer. Ich bin, was man einen Verteiler nennt. Sie sind der dicke Fisch, der es schafft, nie ins Netz zu gehen. Die Leute wollen die Ware. Mit Ware meinen Sie Kokain. Heroin. Wie viele Menschen sterben verglichen mit den Drogentoten jedes Jahr an Alkohol und Nikotin? Alkohol und Zigaretten sind nicht verboten. Wo ist da der Unterschied? Ein gewisser Unterschied ist es schon, auch wenn ich nicht sicher bin, wie gravierend er ist. Wenn Sie einen Moment warten, zeige ich Ihnen was. Er verließ den Raum und kam mit einem Foto zurück. Einer 13x18 Farbvergrößerung in einem Silberrahmen. Das war bei unserer Hochzeit, vor 2 Jahren. Er war im Smoking, sie ganz in Weiß. Sie strahlte vor Glück. Ich weiß nicht, was ich mit ihr gemacht habe. Das ist eines der Dinge, über die ich auf keinen Fall anfangen darf, nachzudenken. Aber sie haben sie umgebracht und erniedrigt und in Stücke geschnitten. Ich könnte unmöglich weiterleben, wenn ich das auf mir sitzen ließe. Ich bin auf Ihre Hilfe angewiesen und ich zahle Ihnen, was Sie wollen. Geld spielt keine Rolle. Wenn Sie Nein sagen, werde ich mich nach einem anderen umsehen oder es allein versuchen. Was soll ich sonst machen? Ja, ich bin ein Drogenboss oder ein Dealer oder wie immer Sie das nennen wollen. Und ja, ich habe vor, diese Schweine umzubringen. Jetzt ist es raus. Also was ist? Sind Sie dabei? Ich bin dabei. Ich fuhr in einem Taxi nach Hause. Mit 10 Mille Vorschuss in der Tasche wäre ich mir ziemlich blöd vorgekommen, wenn mich jemand in der U-Bahn überfallen hätte. Den ganzen nächsten Tag verbrachte ich in Brooklyn. Bei D'Agostino's, dem Supermarkt, den Francine zuerst besucht hatte, sprach ich mit dem Jungen, der den Kunden ihre Einkäufe zum Wagen bringt. Sie war eine von den Netten, hat immer $2 Trinkgeld gegeben. Auch in dem arabischen Lebensmittelgeschäft in der Atlantic Avenue erkannte die Frau hinter der Theke Francine auf dem Foto sofort. Mittags besuchte ich ein Treffen der anonymen Alkoholiker in Brooklyn Heights, ging anschließend wieder zurück in die Atlantic Avenue und ließ kurz nach 4 den lieben Gott einen guten Mann sein und fuhr nach Hause. Abends besuchte ich zusammen mit Elaine eine Ausstellung in den Räumen der Asiatischen Gesellschaft und lauschte dem Vortrag eines Sitar-Spielers. Ich habe keine Ahnung, ob er gut war oder nicht. Ich weiß nicht, wie das jemand beurteilen will oder wie er selbst merkt, ob sein Instrument richtig gestimmt ist. Bei einem Espresso in einem italienischen Restaurant erzählte ich Elaine von Keenan Khoury und seiner Frau. Wir gingen in ihre Wohnung und sie legte eine Platte von Cedar Walton auf. Und irgendwann in der Mitte der zweiten Seite gingen wir ins Schlafzimmer und liebten uns mit seltsamer Intensität. Wenn wir so weitermachen, werden wir eines Tages noch richtig gut darin. Willst du über Nacht bleiben, Matt? Das hatte ich eigentlich vor. Gut. Ich möchte jetzt nicht allein sein. Das wollte ich auch nicht. Ich blieb bis zum Frühstück. Und bis ich zur Atlantic Avenue hinauskam, war es fast 11. Ich blieb 5 Stunden. Die meiste Zeit verbrachte ich auf der Straße und in Geschäften. Aber einen Teil auch in der Stadtbücherei und am Telefon. Kurz nach 4 nahm ich den Bus nach Bay Ridge. Wie sieht's aus, Matt? Kommen Sie voran? 2 Männer, etwa meine Größe, haben ihre Frau vor dem Arabian Gourmet in einen dunkelblauen Lieferwagen gezerrt. Ein ähnliches Fahrzeug, vermutlich dasselbe, ist ihr gefolgt, als sie aus dem D'Agostinos kam. Der Wagen hatte eine Aufschrift an den Seiten. Laut Angabe eines Zeugen war sie weiß. Fernsehreparaturdienst und darunter der Firmenname. B&L oder H&M. Zwei Leute konnten sich erinnern, dass es eine Adresse in Queens war. Und einer war sicher, dass es in Long Island City war. Gibt's da so eine Firma? Acht. Keiner hat einen dunkelblauen Kombi, keiner wurde ein Fahrzeug gestohlen. Damit hatte ich allerdings auch nicht gerechnet. Warum nicht? Weil ich nicht glaube, dass das Fahrzeug gestohlen war. Die Männer waren gleich angezogen. Dunkle Hosen mit dazu passenden Hemden und Jacken. Clever. Ja. Die einheitliche Firmenkleidung hat sie praktisch unsichtbar gemacht. Mit anderen Worten, wir haben nichts in der Hand. Wir haben ein paar Anhaltspunkte. Wieso sind die ausgerechnet auf Sie gekommen? Sie wussten, dass ich im großen Stil mit Drogen handle. Was wussten die noch über Sie? Dass ich libanesischer Abstammung bin. Glauben Sie, die haben es deswegen auf Sie abgesehen? Francine war Palästinenserin. Mein Vater empfand sich als Phönizier. Schon mal von gehört? Ja. Lebt Ihr Vater noch? Nein. Er ist vor 3 Jahren gestorben. Vielleicht hat es ihm das Herz gebrochen, was aus seinen Söhnen geworden ist. Ein Trinker. Ich ging zum 8:30 Treffen in St. Paul. Aber Peter Khoury tauchte nicht auf. Am nächsten Morgen ging ich nach dem Frühstück als erstes zur Polizeistation Midtown North in der West 54th. Ich erwischte Joe Durkin hinter seinem Schreibtisch. Und er erwischte mich unvorbereitet, indem er mir ein Kompliment zu meinem Aussehen machte. Du ziehst dich seit neuestem besser an. Da steckt wohl diese Frau dahinter. Elaine. Ja? Sie übt eindeutig einen positiven Einfluss auf dich aus. Das auf jeden Fall, Herber. Was soll das Ganze eigentlich? Tag, Matt. Lange nicht mehr gesehen. Beschissen siehst du aus. Nimm Platz. Besser so? Viel besser. Nein, Gott sei Dank. Setz dich. Was führt dich zu mir? Mich hat plötzlich das unwiderstehliche Bedürfnis überkommen, ein Verbrechen zu begehen. Hast du schon ein bestimmtes im Auge? Ja, eines der Kategorie D, Paragraph 200, Absatz 00 des Strafgesetzbuches. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Bestechung 3. Grades. Besser wäre 2. Grades. Warum? Da muss die Bestechungssumme mehr als 10.000 betragen. Tut mir leid, mit Kategorie D sind meine Möglichkeiten ausgeschöpft. Ich nahm den Schein heraus, den ich zuvor schon in meine Jackentasche gesteckt hatte, und schob ihn über den Tisch. Kauf dir einen Anzug. Für 100 Dollar, heute heißt das das und 100er. Geh mal mit deiner Frau gemütlich essen. Ich muss dich um einen Gefallen bitten. Aha. Ich habe mal von einem Fall gelesen, muss mindestens 6 Monate zurückliegen, maximal 1 Jahr. 2 Kerle schnappen sich auf offener Straße eine Frau und schaffen sie in einem Lieferwagen weg. Ein paar Tage später taucht sie auf einem Golfplatz in Queens wieder auf. Tot, nehme ich an. Tot. Warum vertrittst du inzwischen nicht ein bisschen die Füße? Trink eine Tasse Kaffee und sieh zu, dass du bei dem Griechen gegenüber einen Tisch kriegst. Ich komme in einer Stunde dort auf einen Kaffee und ein Sandwich vorbei. 40 Minuten später kam er an meinen Tisch. Es war vor etwas mehr als 1 Jahr. Sie ist Mary Gotteskind. Hört sich deutsch an. Heißt das Gottes Tod? Oder nett. Soviel ich weiß, heißt es Kind Gottes. Das passt schon eher, weil der liebe Gott es nicht besonders gut gemeint hat mit Mary. Sie wurde am helllichten Tag beim Einkaufen auf der Jamaica Avenue in Woodhaven entführt. 2 Männer sind in einem Lieferwagen mit ihr weggefahren und 3 Tage später haben ein paar Jugendliche auf dem Forest Park Golfplatz ihre Leiche entdeckt. Vergewaltigt mit zahlreichen Stichwunden. Ist bei der Sache was rausgekommen? Nichts. Ich würde zu gern mal die Akte sehen, Joe. Es dauert höchstens 5 Minuten, sie durchzufaxen. Es sind mindestens 30 Seiten. Was interessiert dich eigentlich an der Sache? Das kann ich nicht sagen. Findest du nicht auch, dass unser Informationsaustausch etwas arg einseitig verläuft? Ich habe einen Klienten, dessen Frau verschwunden ist. Wurde sie auch entführt? So sieht es zumindest aus. Hat er den Vorfall gemeldet? Nein. Warum nicht? Er wird schon seine Gründe gehabt haben. Ah, da muss er dir schon was Besseres einfallen lassen, Matt. Was wäre zum Beispiel, wenn er illegal hier ist? Matt, ich bitte dich, die halbe Stadt ist illegal hier. Ist die Frau tot? Sieht so aus, wenn es dieselben Leute sind. Aber warum sollen es dieselben sein? Wo ist die Verbindung? Irgendwelche Parallelen in ihren Arbeitsmethoden? Als ich darauf nichts erwiderte, griff er nach der Rechnung, schaute kurz drauf und warf sie mir über den Tisch zu. Heute bist du dran. Ich rufe dich heute Nachmittag an. Danke, Joe. Ich nahm an einem Mittagstreffen in Fireside teil. Anschließend ging ich ins Hotel zurück. Durkin hatte nichts von sich hören lassen. Aber TJ hatte angerufen. TJ ist ein junger Schwarzer, den ich vor etwa 1,5 Jahren am Times Square kennengelernt habe. TJ ist sein Straßenname. Und wenn er sonst noch einen Namen hat, hat er ihn mir bisher nicht gesagt. Scudder? Matt, du hast hier was vergessen. Soll ich das abholen oder soll ich es wegwerfen? Ich sagte, dass ich gleich vorbeikomme. Zurück im Hotel breitete ich einen Packen sich aufrollender Faxe auf meinem Bett aus. Insgesamt 36 Seiten. Sofort fiel mir die frappierende Ähnlichkeit zwischen den Entführungen Marie Gotteskind und Francine Khoury auf. Selbstverständlich hatte man bei Marie Gotteskind eine gründliche Obduktion vorgenommen. Es gab Hinweise auf wiederholten sexuellen Missbrauch, darunter Spermaspuren in Anus, Vagina und Mundhöhle sowie in einer der Stichwunden. Zwei verschiedene Messer waren benutzt worden, vermutlich Küchenmesser. Es hatten sich mindestens zwei Männer an ihr vergangen. Und die zahlreichen Blutergüsse deuteten darauf, dass das Opfer auch geschlagen worden war. Schließlich fand sich im Obduktionsbefund auch noch der Hinweis, dass Daumen und Zeigefinger der linken Hand des Opfers abgetrennt worden waren. Erster hatte in ihrem Rektum, letzter in ihrer Vagina gesteckt. Na, was liegt an, Mann? Hey, TJ. Du arbeitest? Erraten. Großes Ding, King? Ziemlich groß. Springt für TJ was dabei raus, Maus? Wie es bisher aussieht, nicht. Dann musst du eben besser hinsehen, Mann. Irgendwas muss es doch geben, was ich tun kann. Irgendwie muss die Knete schließlich wieder reinkommen, die ich verheize, um dich anzurufen. Gib mir die Nummer, ich rufe dich zurück. Geht nicht. Damit sich die kleinen Dealer nicht zurückrufen lassen können, haben sie in allen Zellen die Nummern abgeschraubt. Wo bist du morgen, TJ? Wo ich morgen bin? Keine Ahnung, Mann. Vielleicht fliege ich mit der Concorde nach Paris. Ich dachte mir, wir könnten vielleicht zusammen essen gehen. Wann? Keine Ahnung. Was nun? Halb eins. Halb eins mittags oder halb eins nachts? Mittags. Kennst du die Video-Orgel? Daneben ist der U-Bahn-Eingang, okay? Ich traf mich mit TJ an der angegebenen Adresse. Die Sache mit den abmontierten Nummernschildern in den Telefonzellen hatte mich auf eine Idee gebracht. Ich beauftragte ihn, sich die Telefonzellen in Brooklyn anzusehen. Warum willst du wissen, ob die Nummern der Telefonzellen angegeben sind? Ich hatte mich mit Elaine vor dem Baronet in der Third Avenue verabredet. Nach dem Film gingen wir in ein neues Lokal, in dem sie englischen Tee mit Biscuits und Clotted Cream hatten. Und was lässt sich daraus schließen? Sämtliche Kontakte mit den Entführern liefen übers Telefon. Das ist die einzige Spur, die sie hinterlassen haben. Aber sobald die Verbindung unterbrochen ist, gibt es doch keine Möglichkeit mehr festzustellen, von wo ein Anruf erfolgt ist. Das kenne ich doch aus dem Kino. Jeder Anruf, den du machst, wird registriert. So stellen sie fest, wie viele Einheiten du pro Monat verbrauchst. Wie lange heben Sie die Daten auf? 60 Tage. Ich brauche aber nicht die Anrufe, die Khoury selber gemacht hat, sondern die, wo er angerufen wurde. Und solche Daten gibt es nicht. Sagen sie jedenfalls bei der Telefongesellschaft. Und das glaubst du nicht? Glauben ist nicht wissen. Ich blieb bei ihr über Nacht. Und am nächsten Morgen vertelefonierte ich ein paar Einheiten, während sie im Fitnesscenter war. Ich rief eine Menge Polizisten an. Genau, für einen Fernsehfilm über Entführungs- und Vergewaltigungsopfer. Die Hauptdarstellerin möchte sich so gründlich wie möglich auf ihre Rolle vorbereiten. Und sie möchte unbedingt mit einer Frau sprechen, die so etwas Ähnliches schon einmal erlebt hat. Die Frauen würden den Status einer technischen Beraterin bekommen und natürlich entsprechend bezahlt werden. Und möglicherweise könnte das ja auch einen therapeutischen Effekt haben, diese schrecklichen Erlebnisse noch einmal zu durchleben, um einem berühmten Hollywood-Star zu helfen, ihre Rolle möglichst perfekt und überzeugend darzustellen. Als Rückrufnummer gab ich Elaines Nummer an, die sich damit einverstanden erklärt hatte. Anschließend machte ich mich auf in die Bibliothek und arbeitete mich durch 6 Monate New York Times auf Mikrofilm. Bis ich die Bibliothek wieder verließ, hatte ich mir ein halbes Dutzend in Frage kommender Fälle herausgeschrieben. Am Abend besuchte ich ein Treffen der anonymen Alkoholiker in Chelsea und ging danach früh ins Bett. Am nächsten Morgen klingelte um 10 Uhr das Telefon. Hast du einen Füller, Müller? Er spulte 2 7-stellige Nummern runter. Vorher 718 wählen. Und wen bekomme ich dran, wenn ich das tue? Mich. Also dann mal ran, Mann. Die zweite am Arsch der Welt in der Veterans Avenue, bei der war die Nummer angegeben. Aber die erste in Flatbush, Elke Farragut, die hatte keine. Wie hast du sie rausgekriegt? Hab meine geistigen Reserven angezapft, Mann. Hab die Auskunft angerufen und sagte... Vielleicht können Sie mir helfen, Miss. Ich bin hier in einer Zelle und muss meinem Büro die Nummer durchgeben, damit Sie mich zurückrufen können. Aber leider hat jemand das Gerät dermaßen mit Graffiti verschmiert, dass die Nummer darauf unmöglich zu entziffern ist. Könnten Sie vielleicht freundlicherweise für mich feststellen, von wo ich anrufe und mir die Nummer durchgeben? Ich habe meinen Spruch noch nicht ganz aufgesagt, dann gibt sie mir schon die Nummer durch. Ich bin sprachlos. Ich hatte keine Ahnung, dass du auch so sprechen kannst. Dass ich rumhänge, heißt nicht, dass ich blöd bin, Mann. Hast du sonst was für mich? Leider nicht. Melde dich in ein paar Tagen nochmal. Werd mich jeden Tag bei dir melden, Mann. Weil ohne mich bist du doch total aufgeschmissen. Das war's, Lars. Hey, der ist gut. Dachte mir, dass er dir gefällt. Habe ich für dich aufgehoben. Die Woche kam nur langsam in Gang. Ich biss mir weiter an dem Fall Khoury, wenn man ihn so nennen will, die Zähne aus. Ich schaffte es, den Namen des Detectives herauszubekommen, der einen der Fälle, die ich in der New York Times gefunden hatte, bearbeitete. Kelly. Detective John Kelly? Genau der. Was kann ich für Sie tun? Er konnte sich noch an den Fall Leila Alvarez erinnern und sagte, das wäre eine schreckliche Geschichte gewesen. Er sagte, sie sei verstümmelt gewesen. Und ich bohrte weiter, ob er dazu ein paar nähere Angaben machen könne. Aber darauf wollte er sich nicht einlassen, aus Rücksicht auf die Angehörigen des Mädchens. Das können Sie doch verstehen. Waren Sie früher mal im 78.? Warum wollen Sie das wissen? Weil ich einen John Kelly kannte, der dort mal war. Das war mein Vater. Wie war Ihr Name? Scudder? Sie haben gesagt, Sie sind Reporter. Nein, ich war selbst mal bei der Polizei, unter anderem auch im 78. Dann ging ich zur Kripo und kam ins 6. in Manhattan. Ach, Sie waren mal bei der Kripo. Und jetzt sind Sie Journalist. Ich bin Privatdetektiv. Das bin ich, seit ich bei der Polizei aufgehört habe. Was wollen Sie wissen? Ich erzählte ihm von Marie Gotteskind und was Sie bei ihr mit den abgeschnittenen Fingern gemacht hatten. Bei Leila Alvarez war es nur ein Finger. Ihr fehlte auch eine Brust. Sie haben ihr die Brust abgeschnitten. Der Art der Blutung nachzuschließen, muss sie noch am Leben gewesen sein, als Sie es getan haben. Mein Gott. Warum wollen Sie das alles wissen? Das ist vertraulich. Ich könnte Sie herbestellen. Oder Sie mit Gewalt herschaffen lassen. Falls Sie es drauf ankommen lassen wollen. Das könnten Sie, aber Sie würden verdammt noch mal keinen Furz mehr erfahren, als ich Ihnen bereits erzählt habe. Scheiße. Sie haben echt Nerven. Samstagmorgen rief TJ gegen 10:30 an. Liegt das an, Mann? Ich gebe dir eine Telefonnummer und du versuchst rauszukriegen, wer sie alles angerufen hat. Was? Ich erklärte ihm, was ich brauchte und warum ich es nicht bekam. Wieso hast du mir das nicht schon früher erzählt? Wenn du nicht sagst, was du willst, wie soll ich dir da besorgen? Hab sie gleich am Anfang gesagt, als wir uns trafen. Hab dir da schon gesagt, brauchst bloß das Maul aufzumachen, auf was du abfährst und ich sorg dafür, dass du es kriegst. Ich erinnere mich. Warum ärgerst du dich also mit der Telefongesellschaft rum, wenn du mich hast? Du meinst, du weißt, wie man an diese Telefonnummern rankommt? Das nicht, Mann. Aber ich weiß, wie man an die Kongs rankommt. Die Kongs, das waren Jimmy Hong und David King. 18 der eine, 17 der andere. Jimmy Hong war Chinese, 1,85 groß, lang und schlagsig, mit glattem schwarzem Haar und einem länglichen, finsteren Gesicht, in dem er eine Hornbrille trug. David King war Jude mit einer puerto-ricanischen Mutter. Nicht größer als 1,65, mit rundem Gesicht und rotem Haar und massenhaft Sommersprossen. Beide trugen Netzaufwärmjacken, Chinos und Reeboks. Ist ja köstlich. Behaupten die doch tatsächlich, das wäre nicht möglich. Ist es möglich? Die Telefonnummern, alle Anrufe, die an einem bestimmten Tag und einer bestimmten Nummer eingegangen sind? Ja. Das ist natürlich ein Problem. Ein interessantes Problem. Ein lösbares Problem. Aber ziemlich verzwickt. Wegen der enormen Datenmenge. Tonnen von Daten, Millionen und Abermillionen von Daten. Mit Daten der Anrufe. Milliarden von Anrufen, Milliarden und Abermilliarden von Anrufen. Die man verarbeiten muss. Aber bevor man damit anfangen kann, muss man erstmal reinkommen. Was mal ziemlich einfach war. Ein Klacks. Sie haben die Tür sperrangelweit offen gelassen. Aber jetzt haben sie sich zugemacht. Fest verrammelt, könnte man sagen. Wenn ihr dafür eine spezielle Ausrüstung braucht. Nein, eigentlich nicht. Wir haben bereits alles, was dafür nötig ist. Ist ja auch nicht viel. Ein halbwegs gescheiter Laptop. Und ein Modem. Ein Modem. Ihr könnt es also machen. Klar können wir es machen. Könnte sogar recht interessant werden. Allerdings müssten wir eine Nacht durchmachen. Morgen ist Sonntag. Ist Sonntag okay mit? Für mich, ja. Und für Sie, Mr. King? Gebrochen ist darum. TJ, wie sieht's bei dir aus? Mal sehen, was habe ich morgen Abend? Pressekonferenz in Madison? Mit Bill Gates im Empire State Building zum Essen verabredet? Was sagt ihr dazu? Habt noch nichts vor. Toll. Es werden allerdings Kosten anfallen. Wir brauchen ein Hotelzimmer. Ich habe ein Zimmer. Sie meinen, wo Sie wohnen? Nein, was wir brauchen. Muss total anonym sein. Wir werden uns ganz weit in die Software reinwühlen. Sozusagen im Bauch des Ungeheuers herumkriechen. Und dabei könnten wir Spuren hinterlassen. Deswegen macht man sowas nicht über ein Telefon. Das mit irgendjemand in Verbindung gebracht werden kann. Sondern man nimmt unter falschem Namen ein Hotelzimmer. Und bezahlt dafür in bar. Ein halbwegs anständiges. Muss aber nicht gleich das Ritt sein. Bloß Telefone mit Direktwahl müssen Sie haben. Und Tastentelefone. Tasten sind wichtig. Okay. Was sonst noch? Coke. Oder Pepsi. Lieber Coke. Oder John. Der ganze Zucker und doppelt so viel Koffein. Vielleicht auch ein bisschen Junkfood. Vielleicht ein paar Doritos. Aber mit Ranch-Geschmack, nicht Barbecue. Kartoffelchips. Cheese Doodles. Oh man, keine Cheese Doodles. Ich mag Cheese Doodles. Mann, das ist so ziemlich das Mieseste an Junkfood, was im Augenblick auf dem Markt ist. Nur zu. Kannst du mir irgendwas Essbares sagen, was noch beschissen ist als Cheese Doodles? Pringles. Pringles sind nichts Essbares. Aber du glaubst, die Sache ist das Risiko wert? Ja. Wie viel kriegen Sie? 500 jeder. Nicht schlecht. Für eine Nacht Arbeit? Ist schließlich nicht mein Geld. Wie kommst du übrigens auf 2000 Dollar? 150 für ein Hotelzimmer und 1000 für die Kongs. TJ kriegt auch 500. Dafür, dass er dich mit den Kongs bekannt gemacht hat? Dafür, dass er mich mit den Kongs bekannt gemacht hatte und dass er die Idee hatte, mich mit den Kongs bekannt zu machen. Wie alt ist TJ eigentlich? Das weiß ich nicht. Hast du ihn nie gefragt? Vielleicht 15, 16. Und er lebt auf der Straße? Ja. Weiß er, wie viel er kriegt? Nein, darüber haben wir noch nicht gesprochen. Mein Gott, wenn ich bloß daran denke, was wir alles für Leute kennen. Danny Boy, Carly, Mick Ballou, TJ, die Kongs, Matt. Lass uns nie aus New York wegziehen, ja? Das Zimmer war ein 160-Dollar-Eckzimmer in Frontenac, einem 2000-Betten-Hotel. Auf der Kommode lagen die Snacks, im Kühlschrank waren drei Sorten Cola, jeweils ein Sechserpack. Auf dem Beistelltisch stand der Ghetto-Blaster, das Telefon war vom Nachttisch auf den Schreibtisch verlegt worden und mit Laptop und Modem verbunden. Ich hatte mich als John J. Gunderman ins Hotelregister eingetragen und das Zimmer im Voraus bar bezahlt. Auf los geht's los. Jimmy Hong saß am Schreibtisch. Seine Finger huschten über die Laptop-Tastatur. David King stand hinter ihm und schaute ihm über die Schulter. Scheiße, wir sind drin. Wir sind drin. Matt, was haben Sie für eine Telefonnummer? Ich bin nicht zu Hause. Kriegen wir auch so. Matthew Scudder. Da haben wir sie. Wollen Sie eine andere, eine, die leichter zu merken ist? Können wir das sofort machen? Ich möchte meine Nummer behalten. Dürftige Grundausstattung, die Sie da haben. Das wollen wir mal schnell in Royal Service ändern. Kostet Sie keinen Pfennig. Ich dachte, dafür wird eine monatliche Grundgebühr erhoben. Sie kriegen das kostenlos, weil Sie einflussreiche Freunde haben. Anrufweiterleitung? Plangespräch über Sprint, ohne dass Sprint was davon weiß. Spart Ihnen ein Vermögen. Also, ich weiß nicht. TJ, was hast du für eine Telefonnummer? Gar keine. Deine Lieblingszelle? 8th and 43rd, Uptown, Ostseite. Willst du dir die Nummer aufschreiben? Warum änderst du sie nicht? Noch besser. Was hältst du von TJ 54321? Hey, das ist klasse. Ich ging zum Kühlschrank und machte mir eine Dose Coke auf. Matt, wir sind jetzt in den Brooklyner Anschlüssen drin. Geben Sie mir diese Nummer nochmal? Ich sah sie nach und las sie ab und Jimmy gab sie in den Computer ein. Mehr Buchstaben und Zahlen für mich ohne jede Bedeutung erschienen auf dem Bildschirm. Jimmys Finger tanzten über die Tastatur und Name und Adresse meines Klienten tauchten auf. Ist das Ihr Freund? Das ist er. Okay. Und jetzt das Datum? 28. März. 28. März. Aha. Habe ich mir fast schon gedacht. Daten nicht zugänglich. Was heißt das? Das heißt, es ist klug von uns, weit was zu futtern mitzubringen. Er wird noch in der Weile hier rumhängen müssen. Kurz nach 11 tauschten sie die Plätze. Um 12:30 wechselten sie sich wieder ab und David ging ins Bad, um zu duschen. TJ war inzwischen auf dem Bett eingeschlafen. Um 13:30 sagte Jimmy... Verdammte Scheiße, ich kann einfach nicht glauben, dass es keine Möglichkeit gibt, in NPSN reinzukommen. Gib mir mal das andere Telefon. Hey, mit wem spreche ich? Super, hören Sie, Rita, hier ist Taylor Fielding vom Knickknack Central. Bei uns ist eben ein 5er-Code-Notruf reingekommen. Ich brauche Ihren NPSN-Zugangscode und Ihr Passwort, damit wir nicht extra mit Cleveland Rücksprache halten müssen. Ein 5er-Code, haben Sie gehört? Ja. Rita, Sie sind ein Schatz. Sie haben mir das Leben gerettet. Ohne Witz. Falls jemand deswegen Ärger machen sollte, übernehme ich die volle Verantwortung. Ja, Sie auch. Ciao. Hier, Code und Passwort. Tipps rein. Du übernimmst die volle Verantwortung? Finde ich echt klasse. Ich finde, das war ich einfach schuldig. Kannst du mir vielleicht mal sagen, was ein 5er-Code ist? Ach, keine Ahnung. Hab ich erfunden. Aber auf Rita hat es mächtig Eindruck gemacht. Oh, Redo, wir sind drin. Laut Aussagen der Kongs wurde das Ganze erst richtig interessant, nachdem sie in NPSN reingekommen waren. TJ war inzwischen wieder wach und stand hinter Davids Stuhl. Ich ließ mich in einen Sessel fallen. Matt! Hey, Matt, aufwachen! Muss wohl eingeschlafen sein. Wie spät ist es? Fast 4. Sie sind hart dran. Kommen Sie her, wir haben Sie. Sie kamen der Reihe nach auf den Bildschirm. Beginnend mit dem ersten Anruf um 15.38 Uhr, in dem Keenan Khoury mitgeteilt bekommen hatte, dass seine Frau verschwunden war. Dann drei Anrufe im Abstand von ca. 20 Minuten. Der letzte registriert um 16.54 Uhr. Um 16.18 Uhr rief Keenan seinen Bruder Peter an. Und der nächste Anruf kam um 18.04 Uhr herein. Dann ging um 20.01 Uhr ein sechster Anruf ein. Der letzte dann um 22.04 Uhr, als man ihnen sagte, der Wagen stünde um die Ecke. 7 Anrufe, jeder von einem anderen Apparat. Stimmt nicht, ein Telefon haben Sie zweimal benutzt, für den zweiten und den siebten Anruf. Das ist das, was Sie wissen wollten? Ja, das ist es. Ob es mich allerdings weiterbringt, ist noch eine andere Frage. Vielleicht sehr viel, vielleicht auch gar nicht. Aber um das sagen zu können, muss ich mir erst ein Nummerntelefonbuch besorgen und nachschlagen, wem diese Anschlüsse gehören. Ein Nummerntelefonbuch? Sie haben uns. Und damit alles, was in den hintersten Ecken und Winkeln von NPSN versteckt ist. Und da kommen Sie damit an, Sie bräuchten ein Nummerntelefonbuch? Das ist doch ein Kinderspiel. Okay, geben Sie mir die erste Nummer. Es waren lauter Telefonzellen und sie lagen alle in Brooklyn. Das hatte ich befürchtet. Ich zahlte die Kongs aus und erfuhr dabei, dass sie natürlich als erstes unseren Anschluss, von dem aus wir 7 Stunden ununterbrochen telefoniert hatten, an der Rezeption vorbeigeleitet hatten. Als sie gegangen waren, zahlte ich TJ aus. Soll das für mich sein? Ohne dich hätte es kein Spiel gegeben. Du hast den Ball und den Schläger mitgebracht. Wie viel habe ich hier? 5. Finde ich cool, den Detektivjob. Ich habe das Hirn und das Talent dazu und ich find's cool. Soll das heißen, du wirst mal Detektiv werden, wenn du erwachsen bist, TJ? Werd nicht so lange drauf warten. Werd jetzt einer. So sieht das aus, Klaus. Außerdem werde ich jetzt erstmal duschen und mich noch ein Weilchen in diesem schönen Bett aufs Ohr legen. Auschecken ist erst um 12. Was meinst du, Matt? Glaubst du, ich kann eben mal nach unten anrufen, damit sie mich um 11:30 wecken? Die Dämmerung erhellte den Himmel über der Stadt, als ich in mein Hotel zurückkam. Ich duschte, stellte den Wecker auf 5 Uhr und legte mich schlafen. Gerda. Matt, ich habe gerade mit einer Frau telefoniert. Sie heißt Pam und wollte gleich vorbeikommen. Na und? Sie ist die Frau, die wir suchen. Sie ist diesen Männern begegnet. Sie war mit ihnen im Lieferwagen. Ich habe ihr $1,000 versprochen, wenn sie sofort vorbeikommt. Wenn ich mich beeile, schaffe ich es noch zur Bank. Ich besorge das Geld. Bin gleich da. Ich habe Pam gerade darüber aufgeklärt, dass wir hier keinen Film drehen. Pam Cassidy saß auf der Couch. Eine schlanke Frau, knapp 1,60 groß, mit kurzem dunklen Haar und auffallend blauen Augen. Sie trug einen dunkelblauen Rock und einen hellblauen Angora-Pullover. Lippenstift, Lidschatten, hochhackige Schuhe. Ich spürte, dass sie sich eigens für unser Treffen angezogen hatte und dass sie nicht sicher war, ob sie die richtige Wahl getroffen hatte. Aber bei den $1,000 bleibt es. Obwohl ich nicht wegen des Geldes gekommen bin. Ich weiß. Jedenfalls nicht nur. Okay. Es war im Juli, vergangenen Juli. Sie haben den Vorfall der Polizei gemeldet. Aber klar, die Ärzte im Krankenhaus fragten gleich, wer hat Ihnen das angetan? Was machen Sie beruflich? Empfangsdame. Im Moment bin ich arbeitslos. Ich komme aus Canton, Ohio. Leben Sie allein? Wenn Sie meinen Hund nicht mitrechnen? Wären Sie bereit, mir zu erzählen, was passiert ist, Pam? Sicher, deswegen bin ich doch hier. Auf den Boden mit dir! Auf den Boden! Es ging alles sehr schnell. Darf ich Sie mal was fragen? Natürlich. Sie gehen doch anschaffen. An diesem Abend, waren Sie da auch anschaffen? Wie sind Sie darauf gekommen? Ich bin selbst nie auf den Strich gegangen, aber ich bin seit fast 20 Jahren im Geschäft. Die Polizei weiß nicht, dass Sie auf den Strich gehen. Nein. Das haben die nicht gemerkt. Die waren aus Queens. Was hatte die Polizei aus Queens mit der Sache zu schaffen? Weil sie mich in Queens wieder freigelassen haben. Ich lag im Elmhurst Hospital, das ist in Queens. Und deshalb kamen die Polizisten von dort. Fangen Sie bitte noch einmal ganz von vorne an. Gut. Sie hörten Endstation Friedhof. Hörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Lawrence Block. Aus dem Amerikanischen von Sepp Leeb. Teil 1. Es spielten Matthew Scudder, Otto Sander, Elaine Madell, Susanne Lothar, Keenan Khoury, Burkhard Klausner, Raymond Joseph Callender, Sylvester Groth, TJ Mark Hosemann, sowie Hermann Lause, Gerhard Garbers, Bettina Engelhardt, Volker Hanisch, Andreas Grothgar, Simon Jäger, Gerrit Schmidt-Voss und Tim Knauer. Technische Realisation Christian Kühnke und Sabine Kaufmann. Regieassistenz Hartwig Tegeler. Bearbeitung und Regie Walter Adler. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks aus dem Jahre 1997. Den zweiten Teil unseres Krimis nach dem Roman von Lawrence Block können Sie am nächsten Montag um 21.33 Uhr hören. Hier ein Ausschnitt. Zuerst rief ich Detective John Kelly von der Brooklyner Mordkommission an. Es ist so wichtig, dass Sie mich deswegen beim Essen angepiept haben. Leila Alvarez war nicht ihr einziges Opfer. Das weiß ich. Da war auch noch Marie Gotteskind. Es gibt noch ein Opfer. Was? Vergewaltigt, gefoltert, eine Brust amputiert. Der einzige Unterschied ist, sie ist noch am Leben.